herzlich willkommen zum Uncast Episode 356 Backup Party. Ha! Ja, es geht rund. Es gibt Neues bei Google Allo. Das ist das Thema heute. Und die News. Ha! Das ist diese Woche ganz übel gewesen. Mit Mühe und Not habe ich ein paar Themen zusammengekratzt. Ja. Und der Community, da war recht viel los. Da habe ich mir sogar zwei Themen rausgepickt und die App der Woche ist auch wieder mittags ganz ungewöhnliches. Ja. Ja, Thema Google Allo mit wichtigen Neuerungen. So sieht es aus. Die Backup-Funktion. Ja, ich wollte es ja am Anfang gar nicht glauben, dass Google Allo auf den Markt kommt ohne Cloud-Backup-Funktion. Das war deswegen gemacht worden, weil immer die Stimmen so laut wurden bei zum Beispiel bei Programmen wie Hangouts, dass die Daten ja auf den Google-Servern liegen. Also wollte Google wohl was Gutes tun und hat gesagt, okay, dann machen wir es so. Die Daten liegen nicht auf den Google-Servern, sondern auf den Handys, auf den Smartphones. So. Das führte zuerst mal zu Verwirrung, denn Leute, die öfters mal ein Smartphone wechseln, stellten dann fest, hoppla, wo sind denn meine Nachrichten? Die sind ja weg. Ja, ganz schlimm. Man hatte sich eben an diese Cloud-Backup-Funktion dann doch schon gewöhnt. Ja. Also was tun? Lange hat es jetzt gedauert. Jetzt ist bei Google die Backup-Funktion aktiviert worden, bei Google Allo. Das bedeutet, man hat jetzt in den Settings, ja, von Google Allo ein Menüpunkt, der nennt sich Chat Backup. Ja, wenn man da drauf tippt, dann kriegt man eine Übersicht. Da kann man auswählen Device Backup, ja, ob man überhaupt ein Backup machen möchte. Und dieses Backup wird ebenfalls auf dem Gerät gespeichert. Dann hat man zusätzlich noch die Möglichkeit zu sagen, okay, das Backup soll in Google Drive gespeichert werden. Und man kann auch auswählen, wie oft das Backup durchgeführt werden soll. Ich habe natürlich täglich gemacht, ja, weil das schon wichtig ist bei ein paar hundert Nachrichten am Tag. Ja, ist es schon wichtig, dass es da eben täglich ein Backup gibt. Wäre schlimm, wenn mir da ein Tag verloren gehen würde. Und das Ganze kann man auch einstellen, dass es nur per Wi-Fi geht, so dass eben die aber doch recht überschaubare Datenmenge beim Backup eben nur gemacht wird, wenn man eingebucht ist im Wi-Fi. So, die Medien kann man auch auswählen, das heißt also zum Beispiel die Fotos und so, ja. Und alles, die kann man auch auswählen, dass die dann entsprechend gespeichert werden auf Google Drive. Ja. Und ja, somit ist es eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Würde ich mal sagen. Die Sache ist natürlich, wer das nicht haben will in der Cloud, der kann das abschalten und eben nur auf dem Gerät lassen und gleichzeitig aber auch sagen, nein, ich möchte auch kein Backup auf dem Gerät haben, ja, und kann das alles abschalten. Also Google hat da einiges gut gemacht. Das Problem ist, dass das Cloud-Backup muss separat eingeschaltet werden und das bedeutet wiederum, wenn man das vorher nicht gemacht hat und wechselt das Handy, kann es böse ausgehen, dann sind die Daten nämlich auch weg, die man bei Google Allo gespeichert hat. Aber immerhin gibt es diese Möglichkeit und da bin ich sehr, sehr froh drüber, dass das nun geht. Da war ich sehr, sehr nervös geworden deswegen. Weiterhin gibt es noch eine Funktion, ich komme gleich nochmal zu dem Backup nochmal zurück, ja. Weiterhin gab es aber noch eine Verbesserung und zwar eine Funktion wurde eingeführt für Gruppenchats, ja, denn bisher war da immer ein Problem mit den Funktionen, was die Sicherheit zum Beispiel Ende-zu-Ende-Verschlüsselung betrifft. Das wurde jetzt geändert, man kann also jetzt auch für Gruppenchats Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nehmen. Und man kann auch einstellen, wie lang der Chat aktiviert sein soll für Gruppenchats, wohlgemerkt. Das heißt, auch hier kann man so ein Verfallsdatum quasi angeben für die Nachricht, die man schickt. Ja. Ist natürlich immer sehr zweifelhaft, ja, inwiefern das sinnvoll ist. Habe ich ja schon öfters gesagt, ne? Aber okay, man kann es jedenfalls mal machen. Ne? Jo. Ja, die Backup-Funktion, ich hätte mir gewünscht, dass man dann auch auf die Daten, auf das Backup etwas besser zugreifen kann. Vielleicht auch ein bisschen modularer, so eben wie es bei Hangouts war, einzelne Chats archivieren, aber dann auch wieder öffnen. Ja. Und ja, die Restore-Funktion, die ist offenbar nur dann vorhanden, wenn man also ein frisches Allo hat und darauf dann eben die Daten also wiederherstellen will, ja, die man vorher mit einem anderen Smartphone zum Beispiel eben gesichert hat. Ich wag's natürlich nicht, jetzt zu probieren, hier die Daten zu löschen und dann versuchen, das wiederherzustellen. Das werde ich nicht wagen. Das traue ich mich nicht, weil ich habe schon viel zu viel extrem wichtige Nachrichten drin. Interessant auch zu sehen, die Datenmenge erstaunlicherweise recht gering. Ja, wenn man also nicht zu viele Medien überträgt, ist das also durchaus noch im Bereich von, selbst bei starker Nutzung, von 150 bis 200 Megabyte. Ja. Dabei sind natürlich auch Bilder und so weiter enthalten. Aber ich habe jetzt nicht übermäßig viel Videos zum Beispiel verschickt. Ja, die würden dann natürlich sehr stark zu Buche schlagen, logisch. Jo. Ich bin überrascht, wie schnell das dann im Endeffekt doch ging. Ankündigung davon scheint Google nicht mehr viel zu halten. Die machen einfach. Ja. Die Changelogs sind auch, naja, mehr oder minder, nicht nur bei Allo, ja, sind diese Changelogs eigentlich sinnlos geworden. Ja, muss ich ganz klar sagen. Das gibt einem natürlich zu denken. Ja, also, man, hier steht nichts drin, ja. Beim letzten Update hat nur wieder mal drin stand so dieser Standardtext, da geht mir sowas auf den Zeiger. Bugfixes and Performance Improvements. Ja. Also, das geht mir echt auf den Zeiger und ich finde es echt schade, dass hier nicht genau aufgelistet wird, was alles neu gemacht wurde, denn ist ja nicht so, dass das Allo nicht ein paar Neuerungen braucht. Ja, da warten ja die Leute drauf, da warten viele Leute drauf, aber nicht jeder verfolgt eben jetzt den Ankass oder liest die Tech-Presse. Es gibt Leute, die haben wichtigere Sachen zu tun. Entschuldigung, nee, was kann es denn Wichtigeres geben? Natürlich nichts, ne? Aber es gibt Leute, die haben andere Sachen zu tun, die lesen keine Tech-Presse und die werden es nie erfahren. Die werden es nie erfahren, dass es jetzt eine super Backup-Funktion gibt, ja, dass jetzt Gruppenchats endlich verschlüsselt werden können und dass die auch mit einem Verfallsdatum versehen werden können, ja. Also Google muss wirklich arbeiten an der Kommunikation mit den Nutzern. Das, wie gesagt, das fällt mir auch bei vielen anderen Apps auf. Da werden Funktionen eingefügt und es steht noch nicht mal im Changelog drin. Manche Apps haben von Google schon gar kein Changelog mehr. Ja? Steht gar nichts mehr drin. Ja? Kann eigentlich nicht sein. Sehr, sehr schade und ist auch ein sehr schlechtes Beispiel für einen Entwickler von Drittanbietern. Ja. Ja, die Idee, das auf Google Docs zu haben, ist natürlich gut, aber ich hätte mir auch gewünscht, dass die bei Google Docs, beziehungsweise Google Drive, ja, Google Drive trifft es da eher, dass die auch besser verfügbar sind. Stattdessen tauchen die so nicht auf im Drive. Ja, also da gibt's keinen Ordner Allo oder so, Backup Allo, ja, sondern Das Einzige, was ich da finde, ist so ein allgemeines Symbol auf der linken Seite, Backups, ja. Und dort kann man dann eben das Device auswählen und dann kriegt man aber nur angezeigt, ja, was eben an Mengen gesendet wurden. Und da steht Allo noch nicht mal dabei. Da steht also unter Apps, 58 Apps haben da Daten gespeichert, ja. Kalender Syncs on, Contacts und so weiter, aber eben das noch nicht mal separat aufgelistet. Ja. Und das ist meiner Meinung nach eher verwirrend. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein richtiges Verzeichnis ist, wo dann eben auch, wo man auch reingehen kann bei Google Docs und sich eben dann auch entsprechend vielleicht sogar die Nachrichten auf Google Docs ansehen könnte. Interessant ist, wenn das allerdings in diesem Google Drive als Backup eingefügt wurde, dass vielleicht die kommende Desktop-Version von Allo, da ist ja einiges in der Mache, vielleicht dann doch auf diese Backups zurückgreifen kann, so dass man die Nachrichten auch tatsächlich, also auch die, die man jetzt schon vorher verschickt hat, dann auch sehen kann in dieser App, ja. Bisher wurde spekuliert, dass das eben eine App ist, die, also so ähnlich wie bei WhatsApp, ein Desktop-Client, der aber angewiesen ist auf die Verbindung mit dem Smartphone. Das heißt, ohne angeschaltetes Smartphone kann man auch nicht chatten und keine Nachrichten empfangen über die Allo Desktop-Version, ja. So läuft es bei WhatsApp. Ganz einfach deswegen, weil bei beiden, WhatsApp und bei Allo, eben die Identifikation über die Telefonnummer funktioniert und nicht über eine E-Mail-Adresse und damit ist es halt nicht möglich. Ja. Allerdings könnte das zumindest mal genutzt werden, dass man die alten Nachrichten dann wenigstens noch sehen kann, ja, und dass die nicht auch noch vom Smartphone aus jeweils übertragen werden müssen. Das würde schon mal viel helfen. Ja. Also wie das dann gemacht wird mit dieser Nummernauthentifizierung, also ich meine jetzt rein theoretisch könnte es gemacht werden, ja, dass es auch mit einem Desktop-Client geht, ohne aktiviertes Smartphone, also ohne dass das Smartphone angeschaltet ist und trotzdem über die Rufnummern-Identifizierung geht. Warum? Das geht ja über die Google-Server sowieso und dann könnte der Google-Server, wenn man zum Beispiel eben ein Account freigeschaltet hat mit dieser Nummer, das muss man dann eben aktivieren, ja, also diese E-Mail-Adresse ist jetzt gleichbedeutend mit dieser Telefonnummer, ja, und dann könnte ja der Google-Server das umleiten, ja, wenn das Handy eben nicht eingebucht ist, dass es dann eben an den Desktop-Client geht. Ja. Ich würde mir wünschen, dass das dann Google auch tatsächlich so macht und nicht wie WhatsApp eben direkt von der App abzieht. Die haben natürlich ein bisschen weniger Möglichkeiten, denke ich mal, weil das Betriebssystem eben nicht auf deren Seite arbeitet. Aber bei Google arbeitet ja das ganze Android und dann kann dann auch festgestellt werden, welches Handy angeschaltet ist und welches nicht. Und dann die entsprechende Nachricht umgeleitet werden. Jo. Gut, ne? Also, man darf gespannt sein. Übrigens auch im Hinblick auf der Google I.O. sicherlich wird dieses Backup angesprochen werden, aber ich erwarte eigentlich auch bei oder auf der Google I.O., dass eben da dann dieser Desktop-Client zumindest mal angekündigt wird offiziell. Ja, es gab ja schon offizielle Postings von Google-Mitarbeitern, also offiziellen mit Erlaubnis, ja, dass eben da ein Desktop-Client in der Mache ist, deswegen weiß man das. Aber es, auch wenn ich nicht erwarte, dass der direkt an diesem Tag veröffentlicht wird, dann denke ich doch, dass es vielleicht eine Ankündigung gibt. Übrigens mit Desktop-Client meine ich natürlich ein Client im Browser. Ja, das dürfte klar sein, dass nimmt man heute wohl schon Desktop-Client, ja. Also keiner nativ für die entsprechenden Systeme. Der wurde ja auch eingestellt, glaube ich, auch bei Hangouts mittlerweile, bei vielen Systemen. Also das ist dann auch einer im Browser sozusagen. Gut, Google Duo, ja, das Videogegenstück zu Google Allo, ja, das hat jetzt übrigens die Marke von 50 Millionen Downloads geknackt. Man kann es nie so genau sagen, ja, weil da gibt es solche Stufen und jetzt ist es aber recht schnell auf einmal, hat das einen Sprung gemacht, aufgestiegen auf 50 bis 100, Entschuldigung, auf 50 Millionen bis 100 Millionen Installs, also in diesem Bereich bewegt es sich jetzt, ja. Und ich denke, das hat damit zu tun, dieser starke Aufschwung in den letzten Wochen, dass es eben jetzt auch diese Audioverbindungen, also diese nur Audioverbindungen gibt, ja, die man da machen kann. Ich habe ja gesagt, so ganz verstehe ich das jetzt noch nicht so hundertprozentig, warum das so ein großes Ding ist, ja. Also so Audio-Messages übertragen wie bei Allo, das kann ich schon verstehen, dass man eben mal, wenn man einen Textchat hat, aber auf einmal vielleicht irgendwie mal was vorspielen will oder sonst irgendwas, dass man da schnell mal eine Aufnahme macht und das dann übertragen wird und derjenige das dann anhören kann, wenn er das Handy eben rausholt und dann die Textnachrichten und die Audionachricht lesen will beziehungsweise hören will. Hier, das ist ja ein Telefongespräch, aber warum telefoniert man dann nicht direkt mit der Telefonfunktion vom Handy? Ich meine, man braucht ja bei Duo ebenfalls eine aktivierte Telefonnummer, von daher geht es auch nicht vom Tablet aus, sondern man braucht eben hier ein Telefon und ein Telefon, mit dem kann man auch telefonieren. Ja. Ich meine, die einzige Sache ist das, wenn man eben jetzt zum Beispiel keine Flatrate hat, wobei das meistens schon mit der Datenflatrate Hand in Hand geht, ja. So ändern sich die Zeiten, dass man dann eben mit Google Duo kostenlos telefonieren kann, während man sonst vielleicht hätte müsse bezahlen, ja, ein paar Cent, aber das ist eigentlich das Einzige. Höchstens, dass dann doch mehr Leute internationale Verbindungen haben, mehr als ich jetzt gedacht habe. Denn da spielt es natürlich eine Rolle. Also wenn ich mit dem Smartphone jetzt in den USA anrufe, ja, dann wird es auch richtig teuer. Ja. Rufe ich aber über Duo jemanden in den USA an, ja, im Prinzip ist es ja auch eine Nummer, also eine Telefonnummer in den USA, ja, dann kostet mich das nichts. Dann geht das von meinem, höchstens noch von meinem monatlichen Datenkontingent ab. Und ja, eigentlich okay. Video ist ja auch wieder was anderes. Das kann ich mit einem normalen Smartphone ja nicht machen. Dann brauchst du schon diesen Duo-Client dazu. Aber okay, es scheint anzukommen. Denn das kann kein Zufall sein, dass eben genau nach dem Erscheinen von dieser Audio-Call-Funktion, dass da eben auf einmal abgeht bei den Downloads bei Duo. Ja. Es gibt immer wieder Überraschungen, muss ich ganz klar sagen. Und das ist auch nicht so einfach in der Tech-Branche, da immer gleich den Nerv der Leute zu treffen. Das hat Google schon mehr als einmal bewiesen. Und manchmal bauen Firmen halt auch mehr oder minder Mist, ja. Und weil ja kein System jemals 100% sicher ist, ist es wichtig, dass es eben Bugfixes gibt, vor allem eben auch in Systemebene. Deswegen kann man nie genug die Wichtigkeit herausstellen von schnellen Systemupdates. Ja? Und das ist schon ein wichtiges Argument mittlerweile geworden, wie ich finde, für zum Beispiel Google und Nexus Geräte, für Pixel und Nexus Geräte, ja, dass es da eben diese Sicherheitsupdates gibt. Und es wurde jetzt auch wieder klar, nachdem ein recht, ich möchte mal jetzt nicht zu viel, also Panik schüren, braucht man sicherlich nicht, aber es gibt schon ein wichtiges Bugfix für das My Security Update. Ich habe das schon wieder mal bekommen, ja. Also ich liebe das, seit ich das Pixel habe. Ja, dann gehe ich wirklich auf suchen nach Updates und dann kriege ich das Update. Das ist so fantastisch. Ich kann es nicht oft genug sagen. Unglaublich, ja. I love my Pixel. Aber es gibt nämlich jetzt hier einen Bug, dass es ermöglicht, über E-Mail, Webbrowsing, MMS und so weiter Mediendateien zu verschicken, die dann letztendlich das Gerät angreifen können, also ein Exploit nutzen können und möglicherweise dann eben Daten abziehen, dadurch die praktische Nutzung, sage ich mal, ist da absolut beschränkt. Es ist nicht bekannt, dass dieser Bug bisher jemals ausgenutzt wurde. Ja, und Google hat da oft verlässliche Zahlen. Ja. Aber trotzdem ist es natürlich für die Sicherheit schon angezeigt, dass man dieses Update dann auch tatsächlich macht. Ja, und da sind wir wieder bei diesem Problem. Was machen jetzt die Leute bei von anderen Anbietern? Die können nur im Moment nur hoffen, dass auch dieser Bug auch weiterhin nicht in der Praxis ausgenutzt werden kann oder ausgenutzt wird. Aber dies unterstreicht, wie wichtig es ist, ja, dass man solche Sicherheitsupdates eben bekommt. Ich meine, ich habe ja selbst etliche Geräte, die sind schon so alt, die werden niemals mehr ein Sicherheitsupdate bekommen. Da wird natürlich geht einem schon natürlich einiges im Kopf rum. Ne? Man muss auch da die Nutzung dann durchaus einschränken auf die nötigsten Apps beispielsweise. Ja? Und dann ist man auch relativ sicher. Wobei dieses bei den ganz alten Geräten regelt sich das eigentlich schon fast von selbst, weil nämlich die meisten Apps schon gar nicht mal richtig drauf funktionieren. Aber dennoch macht es einem natürlich nachdenklich und es lässt so ein bisschen Fadenbeigeschmack übrig, ja, zurück. Gut, dennoch dieser Bug ist jetzt gefixt worden. Es gibt noch so ein paar andere Kleinigkeiten, aber das war dieses das Hauptanliegen dieses Bugfix, dieses Security Updates. Entsprechend ist das jetzt auch nur 65 Megabyte etwa groß. Und das ist also recht überschaubar. Sonstige Funktionen, Bugfixes oder Erweiterungen gibt's da bei diesem Update nicht. Zumindest ist mir bisher nichts bekannt. Auch bei der offiziellen Meldung zu diesem Security Update wurde da nichts geschrieben von Google. Von daher gehe ich aus, dass da tatsächlich nur um diesen Security Patch da geht, beziehungsweise um das Problem und sonst nichts weiter gemacht wird. Allerdings, wie gesagt, ziemlich wichtig. Es gab auch jede Menge App-Updates die Woche von Google. So viele, dass ich sie gar nicht in allem aufzählen kann. Ich glaube, es gab fast jede Standard Google-App wurde mit einem Update versehen. Warum? Das lässt sich schwer sagen. Einiges wird wohl auch schon eine Vorbereitung sein für die Google I.O. Möglicherweise werden da auch einige Funktionen dann quasi live geschaltet werden oder unmittelbar nach der Google I.O. So dass da jetzt so viele Apps da aktualisiert werden mussten. Also das war wirklich nicht nur das Allo Duo, klar, die normale Google Such App, Google Maps, sogar Google Plus gab es ein Update. Wahnsinn, ja, ist fast jede Phone, genau, die Phone App, die offizielle von Google, wurde geupdatet auf dem Pixel. Und auch diese Carrier Services haben jetzt ein größeres Update bekommen, also scheinbar werden die jetzt tatsächlich genutzt, ja, und das hat auch wohl damit zu tun mit dieser RCS Übertragungsart, ja, die wurde da wohl jetzt für mehrere Carrier noch freigeschaltet. Jedenfalls war das so da drin gestanden bei den Updates. Da gab es sogar einen Changelog dafür. Entschuldigung, bei den Carrier Services. Irre. KDE Connect hat übrigens auch ein Update bekommen, ein neues. Auch für die Stabilität und so. Das ist auch nicht von schlechten Eltern. Und KDE Connect, ja, wäre übrigens diese Woche fast App der Woche geworden. Warum nur fast? Ja, weil es nämlich nochmal App der Woche war. Und da, ja, kann es ja nicht nochmal App der Woche werden. Aber KDE Connect ist immer noch das Beste, das man nutzen kann, um das Smartphone mit dem Computer zu synchronisieren, beziehungsweise Daten zu übertragen, und sogar Notifications, und man kann das Smartphone als Mauszeiger, also Touchpad benutzen, sogar als Tastatureingabe für den Desktop, alles mögliche, irre, was für Funktionen da ist. Man kann das komplette Handy als Laufwerk einbinden auf den Computer und dann einfach drauf zugreifen, als ob das eine Festplatte wäre. Und immer noch mit Abstand das Beste. Open Source, kostenlos und auch noch die komplette Übertragung vom Smartphone zum Computer verschlüsselt. Stark verschlüsselt. Also, cool. Gut, aber da wollte ich jetzt gar nicht drauf weiter rumreiten. Es gab auch noch ein Update für OnePlus 3 und das 3T, allerdings noch in der Beta-Phase. Dauert ja immer ein bisschen länger, ja. Bei denen aber immerhin tut sich was. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist immer gut, auch wenn es, wie gesagt, noch Beta ist. Und zwar die Open Beta 15 ist jetzt rausgekommen, ja, beziehungsweise Open Beta 6 für das 3T. Und da gibt's eine neu gestaltete Dialer-App, ja, und auch die Benutzung, also die Bedienung hat sich da noch etwas geändert dafür. Dann beim OnePlus gab es auch noch Verbesserungen von den Messages und Settings-Apps, die da drin sind, ja, nicht vergessen, das hat ja dieses eigene, ich glaube Oxygen OS heißt es immer noch, gell, ja. Da wird, glaube ich, schon umgestellt. Und ja, noch Optimierung von der Bluetooth-Schnittstelle und ein Nachtmodus-Feature. Ja, also diese Optimierung von Bluetooth würde ich mir auch wünschen fürs Google Pixel. Also das Bluetooth ist wie bei allen Google-Geräten immer noch absolut grausam oder wie bei eigentlich bei allen Android-Geräten, muss man sagen. Also ich habe es letztens Samsung gehabt. Das ist katastrophal. Ja, bei den meisten geht noch nicht mal ein Pokémon Go Plus, ja, an den Samsung. Das geht wenigstens noch bei den Google-Geräten, aber selbst beim Pixel habe ich massive Probleme. So von Kleinigkeiten abgesehen, ich habe es schon mal gesagt, da gehe ich ins Auto, ja, das hat eine Bluetooth-Verbindung, dann zeigt er mir Chromecast an. Ja, ein Chromecast-Eigen, wo ich die Lautstärke damit korrigieren kann. Das kollidiert natürlich dann mit der Bluetooth-Lautstärke. Und katastrophal, ja, geht nicht, verbindet sich manchmal nicht, die Bluetooth-Audio-Verbindungen werden teilweise nicht richtig aufgelöst, das heißt also nicht richtig beendet, sodass das Gerät noch meint, es ist noch in Bluetooth eingebunden, ja, und bestimmte Benachrichtigungstöne eben gar nicht mehr bringt, wunderbar, und so weiter und so weiter, also nur eine Fülle von Bugs, ja, die an der Google arbeiten müsste, keine Ahnung, geht schon seit Jahren so, habe ich aufgegeben, mache ich nichts mehr, keine Bug-Reports mehr, weil ich einfach zu leid bin. Ja, ab und an kommt mal wieder ein Bugfix für irgendwas von Bluetooth, aber dann werden meistens noch ein paar andere Probleme aufgetan, wenn die anderen geschlossen werden. Tja, was ist das nur? Na gut, vielleicht macht's ja OnePlus besser hier und diese Bluetooth Fixes funktionieren dann auch tatsächlich. Samsung, eben habe ich das böse Wort erwähnt, Samsung, ja, mit dem S8, unter Beschuss von der Stiftung Warentest, ja, unglaublich, sie haben das Handy fallen lassen und es ist kaputt gegangen, ja, nee, hört sich jetzt so in so einem sarkastischen Ton so komisch an. Ja, ist natürlich eine Sache, ne, wir alle wissen, ein Handy fällt unglücklich fällt, dann geht's kaputt und das war's dann. Ja. Aber es gibt Handys, die sind natürlich besonders anfällig dafür und es gibt Handys, die sind besonders robust in dieser Kategorie Drop My Phone. Ne? Und das S8 gehört leider zu denen, die sehr empfindlich sind. Und warum ist das so? Weil dieses abgerundete Glas an der Seite halt ein Problem ist, fällt an das Handy an auf die Kante, ja, ist mit einem Gerät, wo ein großer Bezel drin ist, meistens das Display unbeschädigt, ja, weil eben dort nur das Gehäuse ist und vielleicht noch ein Teil von dem Rahmen, ja, und Rückseite. Aber wenn das Glas abgerundet um das Handy herumgeht und es fällt da drauf, da hilft auch kein Gorilla-Glas mehr. Ja. Wenn das Ding da drauf fällt, reicht oftmals schon ein Holzboden oder ein Linoleumboden, ja, und das Ding geht kaputt. Wenn das Teil auf Stein fällt, also Beton oder irgendwas, ist es meistens sowieso vorbei. Ja. Und das S8 scheint besonders empfindlich zu sein. Das hat die Stiftung Warentest jetzt moniert und hat es deswegen, haltet euch fest, also nicht nur deswegen, aber das ist auch ein Grund dafür, hat es deswegen auf die Mittelklasse gesetzt. Also es ist ein Gerät nur im Mittelfeld. Da spricht auch die Stiftung Warentest von einer Blamage im Falltest, ja, weil Geräte in dieser Art, die den Falltest machen, also die haben da so eine Labormethode zum Testen, ja, ganz klar. Und normalerweise überleben die Geräte etwa 100 Stürze unbeschadet, während schon nach 50 Stürzen die Geräte von Samsung, also das S8, dann eben das zeitlichste Segen oder zumindest mal das Display dann gekracht ist. Eben wie gesagt durch das Design, ja, was auch moniert wurde, dass wenn zum Beispiel der Iris-Sensor benutzt wird, also der Netzhautscanner, ja, zum Entsperren vom Telefon, muss man schon das recht genau halten, das Gerät. Und wenn man eine Brille trägt, funktioniert es eigentlich gar nicht. Ja, da muss ich jetzt auch noch was dazu sagen. Ja, das ist sehr, sehr komisch. Also die Stiftung Warentest hatte geschrieben, dass es auch dann funktioniert, wenn der Nutzer eine Brille trägt. Dieses kann Android Central überhaupt nicht bestätigen. Bei denen arbeitet nämlich der Iris-Scanner fast gar nicht, wenn sie eine Brille anhaben. Ja, komisch. Weiß ich nicht, wie da die Diskrepanz zustande kommt, ob es da Unterschiede gibt in den Geräten, die in den USA ausgeliefert werden, in den Geräten, die in Europa ausgeliefert werden, weiß ich nicht. Ja, aber bei beiden kommt der ganz schnell an die Grenze, wenn es im direkten Sonnenlicht stattfinden soll. Und da hat man das Problem, auch bei Android Central, man muss sich mit mehreren Methoden durchschlagen. Das heißt, draußen nehmen die dann die Face Recognition, drinnen nehmen die dann den Iris-Scanner, also zumindest die Leute, wo keine Brille aufhaben. Und warum nehmen die nicht den Fingerabdruckscanner? Weil der nämlich an einer Stelle ist, die absolut blöde ist, nicht nur zu erreichen, sondern man toucht damit immer auch auf die Kameralinse drauf. Vollkommener Blödsinn, diesen Fingerabdruckscanner neben die Kameralinse zu setzen. Ja, die werden natürlich das nicht umsonst gemacht haben, das hat schon einen Grund, aber das Problem bleibt halt bestehen, so ist es. Ja. Gesichtserkennung hingegen wurde von der Stiftung Warentest kritisiert, weil schon eine einfache Fotografie reicht und das Telefon entsperrt sich. Also wer auch nur den Anflug hat von einem Sicherheitsdenken, sollte auf keinen Fall diese Gesichtserkennung nutzen, ja, weil man die mit einem einfachen Foto überlisten kann. Die Handhabung wird als komfortabel bezeichnet, auch die Kamera überzeugt. Ja, Sprachassistent Bixby ist Schrott. um es mal zu kurz zu sagen, ja. Ist ja auch nicht richtig aktiviert gewesen, versteht kein Deutsch, natürlich, und ist momentan nicht zum Nutzen, ne? Der Akku wird ein bisschen kritisiert, der könnte besser sein, sagt Stiftung Warentest, aber ich glaube, das kann man eigentlich für fast alle Handys mittlerweile sagen. Ja. Gut ist, dass die neuen Samsung-Rennen immer noch über einen 3,5 mm Kopfhörer-Klinkenbuchse verfügen. Das wurde als Plus gewertet. Ja. Und am Fazit war es dann eben technische Spitzenklasse, aber empfindlich. Und deswegen in der Gesamtwertung nur im Mittelfeld. Mhm. So sieht's aus, Leute. Das ist die bittere Wahrheit im alltäglichen, in der alltäglichen Nutzung. Ja, da kommen nämlich manchmal ganz andere wichtige Sachen raus. Ja, und tja, da tut mir das fast schon wieder ein bisschen leid, ja, weil es ja technisch sehr gut ist, das Gerät. Also top ausgestattet eigentlich, bis auf den Hauptspeicher. Also das hat bei mir ein riesen Minus gegeben. Ja, aber also nicht Hauptspeicher, sondern Storage. Das hat ein riesen Minus gegeben bei so einem Modell. Aber trotzdem, und dann eben wegen diesen Problemen mit dem Entsperren und mit dem Fall, mit der Robustheit dann eben so schnell abgeschlagen von der Spitze. Wow, das ist schon bitter. Ja, Gmail bringt auch eine Neuerung, und zwar ein besserer Phishing-Schutz. Da wurden serverseitig jetzt einige Sachen in Bewegung gesetzt. Anlass war wohl nicht zuletzt der dieses, was da passiert ist vor ein paar Tagen, dass so viel Phishing-Mails geschickt wurden über Google Docs. Und die kamen natürlich durch, auch über Gmail, und da wurde also auf eine Doc-Datei, auf eine präparierte Doc-Datei verwiesen, und hat man das dann angegeben dort und sich eingeloggt, dann ja, konnte man unter bestimmten Umständen konnten dann eben Malware installiert werden, und das ist natürlich absolut schlecht. Aber insgesamt gesehen, auch für andere Sachen, wurde jetzt eben diese Phishing Überprüfung deutlich verbessert, so dass Mails, die eben Schadsoftware verweisen oder eben Tricks anwenden, um an Daten oder Ähnliches zu kommen, dass die eben schon abgefangen werden, bevor der Benutzer hier aus Versehen klickt. Gibt immer noch Leute, die klicken auf alles, was sie bekommen ins Mailfach, ja, oder zumindest in die Anhänge. Die Mail kann man ja heutzutage mit den fortschrittlichen Web-Diensten und mit Google Mail und so weiter eigentlich ohne Bedenken anklicken und lesen, aber die Anhänge, die dürfen nicht angeklickt werden, und scheinbar werden da immer wieder Leute schwach und klicken dann schnell, ne? Ja, Kollegin nackt auf dem Küchentisch und oh, da muss ich, ja, und schon wird geklickt, ne? Tja, dumm gelaufen. Eigentlich geschieht es denen nicht anders. Ja? Wer auf sowas reinfällt. Aber das, man hat gut reden, ja. Stell euch mal vor, ihr seid unsterblich in eure Kollegen verliebt, und dann kriegt ihr eine Mail geschickt. Tolle Fotos von deiner Kollegin. Naja. OnePlus 5. Und ich werde in Zukunft OnePlus 5 sagen, egal wie sich das anhört, ja. ist bestätigt. Diesen Sommer ist das OnePlus 5 unterwegs. Und, ja, warum, Moment mal, OnePlus 5, wir haben doch das OnePlus 3, also das 3er jetzt, warum jetzt das 5er? Wo ist das 4er? Tja, Leute, habt ihr gedacht, ne? Ich, jede Wette, dass das 3T war eigentlich mal als OnePlus 4 geplant. Ja, und deswegen kommt jetzt das 5. Ist doch logisch, Leute. Ja? Aber wie immer auch der Name heißt, es ist natürlich wieder ein Haufen Spekulationen aufgetaucht. 353 Snapdragon 835 mit 6 GB RAM, 5,5 Zoll Display, 1080p. Da sage ich doch mal, ja, und was ist da der Unterschied zwischen zum 3T? Jetzt hätte ich fast noch gerülpst, ne? Aber vielleicht hat sie ja auch 8 GB, auch das wurde schon genannt, 8 GB RAM. Ja, das könnte ja auch sein. Und nur wo das diese Killer-Funktion ist, das wird sich dann noch zeigen. Es sind ja auch nur erste Gerüchte. Bestätigt, wie gesagt, wurde das schon. Es kommt diesen Sommer, nur bestimmt hat da OnePlus noch irgendeine besondere Neuigkeit, die man jetzt noch nicht weiß. Also ich kann mir es nur so vorstellen. Das hat nämlich OnePlus immer so gemacht. Und mit diesen technischen Daten, die die vorher ja auch schon hatten beim 3T, die waren ja recht gut, ja, da kann man jetzt, wenn also sich diese Daten bewahrheiten sollen, nicht mehr so viel machen, ja, und ja, dann denke ich schon, dass da noch eine Überraschung geben wird. Warten wir mal ab, ja, vielleicht gibt es da noch eine Überraschung hinsichtlich der Oberfläche vielleicht. Ja, da arbeitet ja OnePlus auch dran. Mal gucken wir mal. Ich bin mal gespannt. Vielleicht wird es ja aber auch ein neuer Kampfpreis werden. Vielleicht wird tatsächlich nicht so viel an den technischen Daten geschraubt werden. Nur eben der neue Prozessor. Ja, und alles andere bleibt soweit. Ja, aber vielleicht natürlich noch ein anderes Design, leicht anderes Design als das Vorgängermodell und dann aber zu einem absoluten Kampfpreis. Ja, das wäre eine Strategie, die eigentlich von OnePlus durchaus erwartet werden kann. Ja, ja. Denke ich doch mal. Jo. Was haben wir denn noch? Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie die Zeit liegt. Ja, gut, okay, machen wir weiter, ne? Google I.O. 2017, was kann da passieren? Ich habe ja schon mal vor einiger Zeit drüber spekuliert. Nächste Woche gibt's auch nochmal ein paar Spekulationen drüber. Aber interessant, was ich gelesen habe bei Fantroid, dass möglicherweise ja, ein Thema der Google I.O. 2017 sein wird. Instant-Apps und dass die wohl kurz vor der Veröffentlichung stehen, und zwar vor der breiten Veröffentlichung, ja, für die auch freigegeben für die meisten. Und damit ist es möglich, dass Apps quasi auf der Webseite oder in der Webseite quasi ausgeführt werden. Ja? Nein, falsch. Dass bei Besuch einer Webseite eine App auf eurem Handy automatisch ausgeführt wird, die von der Webseite übertragen wurde. Yeah. Das heißt, im Normalfall braucht ihr keine Apps mehr zu installieren. Das öffnet natürlich sehr viele Türen. Google hat es auch schon mal gezeigt letztes Jahr, wo zum Beispiel auch die Möglichkeit besprochen wurde oder in Aussicht gestellt wurde, dass Leute zum Beispiel, die eine Allo-Nachricht bekommen, ja, und Allo nicht installiert haben, dass die Leute einfach auf diese Nachricht klicken können und dann wird per Web diese App sozusagen geladen, ein Teil dieser App, damit es schnell geht, und dann können die Nachricht einfach empfangen, so als ob sie Allo installiert hätten, obwohl sie es nicht installiert haben. Natürlich kann man dann per einfachen Klick diese App auch permanent installieren, aber sie müssen es gar nicht mehr machen. Und das wäre eine wirkliche Alternative zu diesem immer wieder, ich kann es ehrlich nicht mehr hören, Wunsch nach SMS-Integration, weil es dann nämlich keine Rolle mehr spielen würde. Jeder, der ein Android-Handy hat, könnte diese Nachricht lesen und basta. Dann braucht er keine SMS mehr. Ja, so. Gut. Das wäre also eine Möglichkeit. Eine recht enttäuschende Nachricht kam von Lenovo, das Moto Z2 Play. Das scheint etwas kastriert worden zu sein, nämlich die neue Version des Z2 soll einen kleineren Akku haben, dafür allerdings dünner sein und leichter. der neue Prozessor soll ein 626 SoC sein. Ja, vorher war es 625. Ein 5,5 Zoll Display und auch 1080p bleiben. Front-Facing-Kamera 5 Megapixel, die Kamera hinten 12 Megapixel und 4 GB RAM und 64 GB Storage haben. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das wirklich vernünftig, wegen diesem Millimeter jetzt die Batterie zu kastrieren? Hm. Immerhin geht es hier um 510 Milliamperestunden. Ich meine, klar, vielleicht haben die auch ein bisschen was getrickst, dass eben der Stromverbrauch etwas gesenkt wird. Es ist ja auch ein neuer Prozessor drin, vielleicht braucht er auch etwas weniger Strom. Vielleicht haben die sonst noch irgendwelche Sachen gemacht. Aber ich weiß nicht, ich finde es eigentlich nicht gut, dass man nur um einen Millimeter und 20 Gramm zu sparen, jetzt auf höhere Akkuleistung verzichte. Ich meine, damit danach lechzen doch die Leute dauernd, ja. Und das immer am Limit zu halten, kann ich gar nicht verstehen. Ja. Also ich hoffe, dass ich das nicht bewahrheitet, aber es scheint wohl wirklich so zu stimmen. Ja. Denn das sind offizielle Moto Z2 Marketingmaterialien, wo dieser 3000 mAh Akku eben raus hervorgeht, und das wäre schon schlecht, also muss man ganz klar sagen. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, Design vor Akkuleistung, ich weiß nicht. Naja. Gut, zur Community komme ich jetzt gleich mal. Und zwar gab es da eine Unklarheit wegen dieser Sachen mit dem unbegrenzten Speicher für Amazon Prime Kunden. Da schreibt der Fernand: Rio, du hattest was gesagt zu gratis Cloud-Speicher bei Amazon für Prime-Kunden. Ich kenne nur sicherer, unbegrenzter Speicherplatz für Fotos im Cloud Drive, aber nicht für andere Daten, zum Beispiel für Backup-Daten oder sonstiges. Habe ich da was übersehen? Ja, also es ist tatsächlich so, du hast da recht, ne? Das zählt natürlich nur für Fotos und Videos. Ja? Genau wie bei Google auch. Also auch bei Google ist ja der Speicherplatz nur unbegrenzt für Fotos und Videos. Nur für Pixelkunden ist da übrigens auch in der Originalfassung und bis zu 4K-Video kostenlos. Andere Nutzer können dann diese High Quality auswählen und haben dann unbegrenzter Speicherplatz in einer etwas komprimierteren Version sozusagen, aber nicht das Original JPEG. Ja. Trotzdem ausreichend für alle Fälle und 1080p Videos. Ja. Und ja gut, das ist dann eben drin, wenn man andere Daten speichern möchte, muss man sowohl bei Amazon als auch bei Google natürlich dann in die Tasche greifen und auch tatsächlich was dafür bezahlen. 9,95 im Monat für 1 Terabyte bei Google, mir zu teuer, muss ich ganz klar sagen. Heutzutage erwarte ich für 9,95 unbegrenzter Speicherplatz, das ist ganz klar. Aber da schenken die sich nichts. Meine Aussage war ja deswegen so, weil wenn mich das weiterhin so nervt mit dem nicht vorhandenen Google Home und so und dem Problem beim Google Assistant, dass ich dann auf Amazon Alexa gehe, dann aber natürlich auch so viel wie Daten wie möglich rüberschaffen will zu Amazon, falls ich das mache. Momentan ist es noch nicht ernsthaft im Gespräch, ja. Aber ich kenne mich halt, ich weiß, dass mir irgendwann der Kragen platzt, wenn das jetzt mit Google Home in Deutschland nicht endlich funktioniert. Dass ich da eben die wichtigsten Daten habe, und das sind nun mal, da habe ich am meisten davon, Fotos und Videos. Ja, also das, wenn ich mir angucke, was ich da jetzt gespeichert habe im Google Drive und so, dann ist das, ja, das Einzige, was eigentlich wirklich zum Tragen kommt. Backups mache ich eigentlich in die Cloud nicht. Da habe ich mir tatsächlich ganz altmodisch ein paar Festplatten zugelegt. Das hat mir ja, Bequemlichkeitsgründen, ich möchte meinen Traffic nicht, meine Datennetze nicht belasten mit dem dauerhaften Upgrade. Bei mir fallen halt sehr viel Daten an, wenn ich das immer hochladen würde, wäre also mein Computer permanent beschäftigt mit dem Upload von Daten im Hintergrund, und das möchte ich einfach so nicht haben. Ja, und deswegen ist es eben jetzt hier so eine Geschichte. Ja, bei Prime-Kunden, wie gesagt, sind die Fotos und Videos eben auch kostenlos, von daher wäre das identisch. Auch hier hat man ein gewisses Freikontingent an allen anderen Daten, die man hochladen kann. Übrigens, Backups Dienste und Angebote von Amazon. Sie ist übrigens auch unbegrenzt mit dabei. Das ist bei Google ja auch nicht anders. Das heißt, wenn ich also Videos oder Musik kaufe von Prime oder von Amazon, dann sind die in dem Cloud-Speicher kostenlos mit drin. Da wird mir nichts abgezogen. Genauso, wenn ich E-Books nutze. Ja, die werden zwar gespeichert bei Amazon im Cloud Drive, aber eben nicht angerechnet auf die auf den freien Platz. Ja. Okay. Jo, Google, ne? Da muss ich jetzt langsam Google mal am Riemen reißen. Ja. Denn ist noch was anderes. Was ist das jetzt hier? Habe ich hier. Man muss mal gucken. Ich glaube, ich habe den falschen Link drin. Ja, genau, es ging dann noch um Alexa gegen Google Assistant, auch die Nachricht vom Falk, ja, war interessant. Herr Falk schreibt, holt dir doch einfach mal so ein Echo Dot. Habe ich auch gemacht, lässt sich wunderbar mit einigen Google-Diensten koppeln, erst recht mit ITTT-Skill. 49€ ist ja nun wirklich ein Mitnahmepreis. Im Alltag wird das Thema Assistant dann auch relativ schnell entzaubert. Nicht, dass ein Echo schlecht wäre, aber es ist schon hauptsächlich eine Nerd-Spielerei. Ich mag mein Echo, aber es ist nicht so, dass es das spannendste Gerät im Haushalt ist. Ja, Falk, das ist ja genau das Problem. Das Echo ist eben dann eine Spielerei, wenn du die ganzen Daten bei Google hast. Genau, das ist das Problem. Also ich muss sagen, ich denke, der Google Assistant ist bei mir ein wichtiges Element im Moment im Smartphone, aber ich kann ihn eben daheim nicht komfortabel nutzen, weil mir dieses Google Home fehlt. Ja, ich habe das schon mal gesagt, also wenn ich da vor ein paar Meter weit weg hier mein Buzzword sage, dann erkennt es das Smartphone nicht, geschweige denn, was ich danach sage, da kommt dann nur noch Müll raus, da muss ich also schon in der Nähe vom Handy sein, weil eben der Lautsprecher im Handy, das Mikrofon im Handy dafür nicht geeignet ist. Dafür gibt es eben diese Mikrofonkaskaden, ja, 7 Mikrofone im Echo. Ja, und auch im Google Home sind mehrere Mikrofone, die verteilt sind, damit sie aus allen Ecken genau alles hören, wenn man da was sagt, dann nur dann kann man das auch vernünftig machen. Ich will ja nicht in der Wohnung rumschreien. Ja, die Nachbarn müssen nicht wissen, was ich mir gerade wieder für Filmchen am TV angucke, ne? Wenn ich da Zuruf, schalte mal auf das und das Programm starte YouTube, spiel die Musik. Ja, das müssen die nicht mitkriegen. So müsste ich ungefähr schreien mit Google Assistant. Das sag ich mal, im Auto ist es als lustig, ja, weil da macht das Assistant auch im Handy ja Sinn, ne, weil man darf ja auch nicht am Handy rumfummeln während der Fahrt, ne, und dann macht man dann halt mal dieses Passwort eben, hätte ich fast gesagt, ne? Und dann play the actual playlist. Ja, also schon eine Playlist, die nennt sich Actual Playlist. Also play the actual playlist. Ja, und dann startet Google Play und spielt eben die Actual Playlist ab. So möchte ich das haben. Wunderbar. Tja, aber wenn ich dann fahre, ja, und Fahrgeräusche und ja, vielleicht auch noch was weiß ich, quatscht da jemand und dann so. Dann hört er mich als rumschreien im Auto. Da haben sich schon Leute bei zu einem Fenster umgedreht auf der Straße. Warum schreit denn der im Auto so rum? Danke. Ja, muss nicht sein. Gut, also ich brauche deswegen halt den wenn dann ein Amazon Echo und nicht den Echo Dot, weil da kein vernünftiger Lautsprecher eingebaut ist. Ich brauche schon dieser vernünftige Lautsprecher, weil ich da auch Musik drüber abspielen will. Da hat übrigens Google Home auch einen großen Vorteil, weil da hat nämlich einen wesentlich besseren Lautsprecher für Musikausgabe als der Echo. Trotzdem wird mir der im Echo schon mal reichen. Der Preis ist halt 179 € schon heftig. Der Echo Dot nutzt mir wirklich nichts, ja, weil da müsste ich dann eine Anlage anschließen. Das kommt für mich nicht in Frage, aus Stromverbrauchsgründen. Ich habe auch deswegen meine Dolby Surround Anlage nicht aufgebaut. Ja, die ist jetzt im Keller, wunderbar. Weil ich sehe nicht ein, dass ich für 80% läuft das Teil einfach so mit und dann braucht das Ding zwischen 30 und 60 Watt, das kommt nicht in Frage. Also ich bin da schon etwas umweltbewusster und mache mir auch Gedanken darüber. Ja. Deswegen weiß ich zum Beispiel, dass ein Nespresso-Kapsel wesentlich unschädlicher ist, als wenn ihr eine Stunde einen Verstärker anhabt, ohne dass was passiert. Ja. Und deswegen kommt es eben nicht so in Frage. Der David hat dann noch geschrieben, dass er via Bluetooth so eine Soundbar drüber gekoppelt hat. Ja. Für ihn ist der Assistent inzwischen unverzichtbar. Ja. Und da zitiere ich jetzt mal: Licht, TV, Heizung und vieles mehr steuern. Jedoch braucht man Zubehör, damit die Funksteckdose mit DOT arbeiten kann. Hub, App, Birne unter 100 € geht nicht viel. Ja, das ist auch ein Problem. Deswegen bin ich auch schon in Wartestellung. Ja, ich muss nämlich wissen, für welches System ich mir die ganzen Sachen kaufe. Leute, und wenn Google das jetzt verbockt, ja, dann werde ich in Zukunft alles kaufen müssen für das Amazon Echo. Da fährt ein ganzer Zug ab von Google. Google hat die Geister gerufen, ja, und Amazon kontrolliert sie jetzt. Ja, sprich, Google hat das Thema Assistant groß gemacht, obwohl Amazon war vorher da mit dem Echo, vor Google. Nur Google hat es jetzt ins öffentliche Interesse gerückt, kann jetzt aber die Sachen nicht liefern, die sie selbst propagieren. Amazon kann die Sachen liefern, die Google propagiert. Ja, und das ist nämlich jetzt eben das Problem. Ja. Ich weigere mich eben bis jetzt noch, ein Amazon Echo zu holen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich meine ganzen Daten von den Terminkalender bis zu Mails alles bei Google habe. Meine Filme, die ich gekauft habe, sind bei Google. Ja. Aber wenn das weiterhin so geht, dann werde ich alles umstellen. Dann werde ich meine Filme halt auch nicht mehr bei Google kaufen, sondern bei Amazon. Die haben auch gute Angebote teilweise. Ja. Und deswegen wird es ganz haarig momentan. Und ich bin sauer, weil ich eben immer noch kein Google Home vernünftig oder direkt bekommen kann. Und es keinen Grund gibt dafür, weil der Assistent Deutsch kann. Ja. Aber es sind noch ein paar so andere Sachen, die mich fuchsen, ja, die eben Google versprochen hat und immer noch nicht liefern kann. Es gibt auch mit dem Google Home einige Probleme. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn es das Google Home in Deutschland gibt, dass dann alles wunderbar paletti wäre. Von daher, Falk, na klar, das Thema Assistant ist schnell entzaubert. Das stimmt schon, wenn man den Google Assistant zum Beispiel im Smartphone hat. Ja, aber das ist nur deswegen so, weil da einige Funktionen auch fehlen, die das Google Home Gerät eben hat. Ja, ich kann hier noch nicht mal sagen, ja, play the actual playlist on my TV. Das geht nicht. Ja? Das geht aber mit Google Home. Und da hätte ich sogar noch einen Vorteil jetzt rein für Musik, dass er das noch nicht mal machen muss. Der muss das noch nicht mal machen, auf das TV anschalten, weil ich da ja noch einen extra Lautsprecher drin habe, der auch okay ist für die Musik normalerweise. Ja. Und ihr seht, das ist eben ein Haufen von Problemen, die es da gibt. Wenn man natürlich so eine Bluetooth-Soundbar hat, ist es auch gut, ja, wie der David. dann kann man die auch nutzen. Nur wie gesagt, das würde auch für mich jetzt nicht in Frage kommen, auch wenn die jetzt etwas weniger Watt brauchen, zwischen 15 bis 30 Watt, das ist mir auch noch zu viel. Ich habe auch keine Soundbar am Fernseher, die eingebauten Lautsprecher reichen mir da vollkommen aus. Ich kann wenn ihr jetzt denkt, ja, Moment mal, der benutzt den Fernseher für Musik zu hören, das braucht doch noch viel mehr Strom. Nein, brauchst nicht. Glücklicherweise habe ich so einen Samsung 6470 und der hat nämlich eine wunderbare Funktion, Bild aus, ja, und dann braucht das Teil gerade nochmal so ungefähr 10 Watt, 10 bis 15 Watt bei Soundausgabe, und das ist ja explizit nur für die Zeit, in der eben Musik ausgegeben wird, ja. Und dann ist es auch okay. Also das lasse ich mir gerade noch so gefallen. Ich meine, irgendwo muss ja auch der Ton herkommen. Das heißt, ein Verstärker ohne Stromverbrauch gibt's nicht. Ja. Und 10 bis 15 Watt für etwas, was eben nicht immer läuft. Ja, das ist gut, weil der Chromecast schaltet den TV, das TV-Gerät an. Das heißt, es muss nicht angeschaltet sein. Ich kann trotzdem sagen, spiel Musik und dann geht das Teil an. Ja, etwas, was eben zum Beispiel ein normaler Verstärker nicht kann, der muss einfach eingeschaltet sein, verbraucht die ganze Zeit Strom, ohne dass ich überhaupt Musik höre. Ja. Naja, egal. Okay, jetzt habe ich so lange darum gemacht mit der Nachricht. Deswegen komme ich jetzt gleich zur App der Woche. Ein Live-Wallpaper, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ne? Was ist denn so besonders? Nur zuerst mal bei diesem Miku 2D Anime Live Wallpaper. Besonderheit, es ist ein Anime Live Wallpaper. Und es hat die Hatsune Miku drauf. Und, als ob das noch nicht genug wäre, ich meine, das ist ja absolut genug. Die hat auch noch Sprachausgabe, Original Vocaloid Sprachausgabe. Und das Teil zeigt noch euren Batteriestand an. Und die Temperatur des Smartphones. Und die Uhrzeit. Und das Datum. Und damit ist das Live-Wallpaper sehr genial. Und es ist eine Hatsune Miku drauf. Und die könnt ihr sogar antippen. Ja, Double Tap gibt's da. Ja, könnt ihr an allen möglichen Positionen tippen. Ich empfehle euch, auf die Stirn doppelt zu tippen. Ja, das wird die Miku sehr, sehr freuen. Ja, aber Vorsicht. Ja, Oppai-Verbot. Nicht auf die Titten klicken, sonst, ne, das könnt ihr ja dann sehen. Auf jeden Fall sehr genial, wunderbar. Die Sprachausgabe ist zum Glück nur in Japanisch, ja, ich möchte gar keine deutschsprachige Miku hören, es kommt nicht in Frage. Hat eben die Funktion, man kann die Sprachausgabe auch ausschalten, man kann auch die Zeit wählen, ob man die sehen will oder nicht, ja, die Two-Tap-Actions kann man einen ausschalten. Und viele andere Einstellungen kann man übernehmen, auch um zum Beispiel die Grafikauflösung etwas zu reduzieren, um dann den Speicherverbrauch zu optimieren, wenn ihr also ein Gerät habt, das eben sehr viel oder sehr wenig Ressourcen zur Verfügung hat, dann wählt ihr eben Low aus, und wenn ihr ein High-End-Gerät habt, könnt ihr High auswählen, und da habt ihr die bestmögliche Anzeige dafür, ja. Auch der Reload-Timer könnt ihr einstellen, ja. Und somit kann also das Update-Intervall immer wieder verbessert werden. Zwischen 1, das ist dann so ein bisschen ruckeliger, ja, also dann sieht man halt vom Bildaufbau her, oder 5, dann ist es ganz, ganz sanft, ja, diese Animation. Ja, das Ding ist kostenlos, ja, hat Werbung nur bei dem Settings-Bildschirm, und ansonsten habe ich da jetzt nichts Negatives gesehen, im Gegenteil sogar. Die Rechte, die eingefordert werden, sind also Standard, ja, da muss nicht viel freigegeben werden. Ich musste eigentlich gar nichts freigeben für die Funktion, die ich jetzt erstmal genutzt habe. Möglicherweise muss das dann, je nachdem, was ihr da für Funktionen nutzt, nochmal nachträglich freigegeben werden, aber so geht es nicht. Ist ab Android 4.0.3 lauffähig und damit dürfte es für die meisten Smartphones gehen. Die App selbst, jetzt muss ich gerade mal gucken, die Größe, wo ist es? Manu? Größe ist nicht angegeben. Okay, gut. Müsste ich mal schnell im Smartphone gucken. Augenblick, das mache ich. Ja, braucht bei mir so etwa 10 Megabyte. Ja, geht also. Und ja, damit habt ihr für euren Hintergrund eine schöne animierte Miguazone, die auch noch ein paar Funktionen ausführt und euch, wie gesagt, auch noch tatsächlich ein paar nützliche Informationen auf euren Handyscreen zaubert. Gerade jetzt im Sommer wieder, wenn ihr das im Auto benutzt, ja, ist diese Temperaturanzeige nicht schlecht. Das ist nämlich nicht die Umgebungstemperatur, sondern das ist die Handytemperatur. Und somit könnt ihr nämlich sehen, ob euer Smartphone in einen gefährlichen Bereich der Temperatur geht. Also Sonne, ja, Navigation, dann seid ihr ganz schnell bei über 60 Grad und dann ist es Zeit, das Handy dort wegzumachen, aus der Sonne rauszunehmen, die Navigation auszuschalten und eben hinzulegen, damit ihr auch noch ein bisschen länger an eurem Handy Spaß habt. Gut, damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit, da freue ich mich immer. Die Community auf YouTube, ja, The Netcast, und dort gibt's den Reiter bei YouTube oben, Diskussion, da seid ihr richtig. YouTube Uncast Playlist findet ihr natürlich auch dort. Die ganzen Links und Informationen zur Sendung heute findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com, bitte immer in die Mehrzahl denken, thenetcasts.com. Sonst landet ihr irgendwo anders. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.